Preist den Herrn. Bevor es gleich weitergeht im Text, wollte ich noch gern die Andrea kurz ihren Eindruck weitergeben lassen, den sie vorher im Lobpreis schon hatte. Und ich glaube, dass das wirklich auch was Prophetisches ist für uns alle. Vor allen Dingen hat Gott es gleich auch durch ein prophetisches Zeichen bestätigt. Also, pass gut auf, pass auf, wir nehmen dieses Mikrofon hier. So, okay, Andrea, gib mal kurz weiter. Schauen wir mal, jetzt gibt es erstmal weiter, genau. Also ich hatte einfach das Wort, ich will euch neu kleiden. Mm. Das heißt, der Herr hat für jeden neue Kleider bereit heute Abend und auch für die am Livestream. Mm. Genau, und ja, empfangen Sie. Ja, jetzt, aber pass auf, was ist jetzt passiert vorher? Ach so, ja, das muss ich ja noch sagen. Ja, genau. Ja, ich sitze da, dann kommt die Heidi mit einer ganzen Tüte Klamotten und sagt, ja, sie hätte da ein paar Klamotten, die sie nicht mehr braucht und die sind aber ganz neu. Hm. Und sie gibt die mir einfach mal, ich soll mal gucken, was dabei ist. Das heißt, Gott hat ihr zuerst gesagt, ich will euch neu kleiden und dann hat er die Heidi geschickt, die davon nichts wusste, die dir einen ganzen Sack mit neuen Klamotten gegeben hat. Ja? Also das ist definitiv ein Zeichen dafür, dass Gott das vorhat. Und ich glaube, als sie mir das gesagt hat, glaube ich wirklich, das ist was für uns alle gilt. Das ist ein neuer Mantel, auch gerade, es geht ja jetzt auch um den prophetischen Dienst, wir wachsen da rein. Das heißt, das ist eine neue Dimension, das ist ein neuer Mantel. Lass uns das einfach mal zusammen noch freisetzen zum Anfang, okay? Streck einfach deine Hände aus. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für diese neuen Kleider, Herr. Halleluja, Herr, die du jedem anziehst. Neue Kleider, Herr. Wirklich, ja, Mäntel der Salbung, Herr, aber auch Kleider wirklich von einem neuen Spirit, ja, Kleider der Freude, ja, wie es heißt in Jesaja 61, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes. Halleluja, Herr, danke, Herr, dass du Ruhmesgewänder verteilst, Herr. Halleluja, danke, dass du Freudenmäntel verteilst, Herr. Oh, danke, Herr, dass du Mäntel der Liebe verteilst, Herr. Halleluja, Herr, danke, Herr, für Kleider, Mäntel, in dem Namen Jesus, Herr. Halleluja. In Jesu Namen. Ah, auch prophetische Kleidung. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Ah ja, was ist noch? Ich habe noch gehört, Kleider der Würde. Also, Amen. Dass Kleider von Scham ausgezogen Amen. Werden Amen. Und von Minderwertigkeit, mhm. von Anklage, von mhm. Selbstzweifel. Mhm. Und der Herr gibt stattdessen Kleider der Würde. Amen. Halleluja. Nimm das auch, wenn du über Livestream zuschaust. Nimm das in Jesu Namen. Andreas, jetzt geht's weiter mit dem Holy Spirit. Halleluja. Was für ein Wort. Hammer. Hammer. Eieiei. Ich habe diese gefragt, als wir heute losgefahren sind. Was war denn das letzte Mal? Was habe ich das letzte Mal gemacht? Ich habe es völlig vergessen gehabt. Ich weiß nicht, ob es ihr noch wisst. Es war was mit Füllung, ja. Mit Füllung. Ja, mit People Me, ja. Genau dieses Wort. People Me. Ja. Also, Füllung ist nach wie vor dran. Füllung, ja. Da gibt es noch mehr solche Wörter. Plötino, vollmachen, ja. Plenyra, Hochwasser. Hochwasser ist auch gut, weißt du. Hochwasser ist gut. Das schwemmt, weißt du. Hochwasser macht alles alte weg. Ah, es ist gut. Gott ist gut. Ja, genau. Bin ich drauf auf dem Beamer? Könnt ihr mich draufschalten? Ah, ja, gut. Okay. Ich habe ein bisschen was aufgearbeitet. Mein Thema ist Apostelgeschichte und der Heilige Geist. Und ich habe mal versucht, irgendwie eine Chronologie da reinzukriechen. Seht ihr das? Ja. Das irgendwie mit dem Zeitstrahl zu verbinden, was da war, das Jahr 0 bis zum Jahr 100. Ja, das sind die entscheidenden Zeiten. Und wer da so gelebt hat, also Johannes der Täufer, Jesus Christus, Paulus habe ich dabei, Lukas, ja, da ist nicht ganz sicher, wann er geboren ist, Aber ja, Todesjahr ist sicher. Lukas hat ja die Apostelgeschichte geschrieben, auch das Lukas-Evangelium. Und es ist höchst interessant, wenn man sich mit den Zeiten so beschäftigt, was da so da war, ja, in dieser Zeit, was da so gelaufen ist, ja. Und die ganze Apostelgeschichte ist ja eigentlich das Buch des Heiligen Geistes. Und wo ich da angefangen habe zu studieren, habe ich gemerkt, ich muss ein bisschen früher anfangen, ja, eigentlich, um das irgendwie rund darstellen zu können. Ja, gehört eigentlich auch die Zeit von Ostern gehört noch mit rein. Ostern gehört noch mit rein. Da hat sich das alles so, ich sag mal, implementiert, ja. Und ich habe dann Ostern so ein bisschen auf die ganzen Zeitspannen. Also Jesus ist ungefähr 30 oder 33 nach Christus quasi gestorben, ja, und das ist ganz, ganz interessant, wenn man da die Daten einbringt, wann so die einzelnen Punkte waren, ja, also zum Beispiel das letzte Abendmahl, ja, wenn man das Jahr 33 nimmt, wäre es der 2.4., den Donnerstag, ja, das letzte Abendmahl, der 2.4., ich habe es nachgeguckt, nach gregorianischem Kalender, stimmt wirklich, ja, und das letzte Abendmahl umfasst allein 4 Kapitel im Johannesevangelium. Das war mir bis heute gar nicht bewusst, was da alles drin ist, was alles Jesus gelehrt hat. Da war die Fußwaschung zum Beispiel dabei, ja. Das wisst mir. Dann wurde Judas quasi enttarnt da schon. Was war noch dabei? Die ganze Lehre über den Weinstock und die Reben, ja, Johannes 15, ja. Es hat alles in dieser Runde beim Abendmahl die gelehrt, auch Johannes 16 über das Kommen vom Heiligen Geist, diese Sache und natürlich das hohe priesterliche Gebet, Johannes 17. Alles an diesem einen Abend, ja, allein 4 Kapitel im Johannesevangelium, finde ich total faszinierend, ja, was da alles passiert ist an dem einen Tag oder Abend, ja. Das Passafest natürlich, Auferstehung, Ostersonntag am 5.4.33 ist immer cool, wenn man sich das so vorstellt, das war der Tag, ne, wo es passiert ist, ja. Genau, und was mir auch nicht bewusst war, diese Salbung durch Maria war 6 Tage vor dem Passafest. Ja, das ist alles so dicht, alles zusammen verbunden. Ja, das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Oder auch der Einzug in Jerusalem war ein Tag später nach der Salbung von Jesus. Diese ganzen Zusammenhänge. Es ist total spannend und man findet ganz viele Verweise auch oder Bilder, die zurück ins Alte Testament gehen oder beziehungsweise vom Alten Testament genau auf diesen ganze Zeitspanne leuchten, ja. Ja, da gibt es ganz viele Bilder, wo Sachen prophetisch schon, wir haben es heute Abend vom prophetischen Eindrücken damals schon Gott gemacht hat mit dem Volk Israel, ja, um auf Jesus schon hinzuweisen, ja, wenn ich mir vorstelle, also ein Beispiel ist zum Beispiel dieser Auszug aus Ägypten vom Volk Israel, wie der Engel des Todes durch Ägypten gegangen ist, ja, und jede Erstgeburt weggenommen hat, ja, und wie die Israeliten, ja, ein Schaf haben sie geschlachtet, ja, ein makelloses Schaf und haben Hysop in das Blut getaucht und damit die Pfosten bestrichen, ja, und wenn man dann sieht, dass auch am, wieso der Soldat taucht Hysop in den Essig und reicht den Jesus am Kreuz, ja, das gibt so viele Parallelen, die einfach hinweisen auf Jesus, auf die Kreuzigung und auf die Auferstehung, das ist total faszinierend. Da kommst du kaum raus aus dem Forschen einfach im Wort und aus dem Aufsaugen von dem, wo Jesus schon aufleuchtet im Alten Testament, ja, oder zum Beispiel auch die 40 Tage bis zur Himmelfahrt, ja, da gibt es die 40 Tage, die Jesus in der Wüste war, ja, und es gibt ganz oft gibt es Verweise auf die Zahl 40, ja, ganz oft, ja, oder die 40 Jahre in der Wüste, ja. Ja, das zeigt alles darauf hin, oder die 10 Tage von der Himmelfahrt, bis der Heilige Geist kommt, das ist auch total spannend, ja. Ich habe das gerade heute erst gelesen, ich weiß die Bibelstelle nicht ganz genau, aber da wird von dem Zelt der Begegnung berichtet, ja, dass da 10 Ellen, glaube ich, die Zeltbahn breit waren. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber wenn du dann, das fiel mir vorhin gerade ein im Lobpreis, wenn du dann weißt, dass der Heilige, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind, ja, und diese 10 dafür irgendwie steht, auch für die Stiftshütte, ja, und die 10 Tage, bis der Heilige Geist kommt, ja, die Zubereitung des Tempels, wie der Heilige Geist in uns eingezogen sind und wir jetzt der Tempel sind, also die Stiftshütte, das Zelt der Begegnung, ja, sind wir jetzt, ja, bist du dir dessen bewusst, ja, wir sind Träger des Heiligen Geistes, wenn du Jesus aufgenommen hast in dir, bist du versiegelt mit dem Heiligen Geist, du bist versiegelt, er ist ein Legat, kann man sagen, oder ein Anrecht auf das ganze Erbe, was Gott uns gegeben hat. Das ist unser Anrecht auf unser ganzes Erbe. Das ist so spannend. Das ist so spannend. Du kommst kaum raus aus dieser Geschichte. Oder wenn du es dann zusammenzählst, 40 Tage und die 10 Tage, ja, 50 Tage und die Zahl 50, 50 Jahre war, ich weiß nicht, aber das Erlassjahr, ja, unter den Juden, ja, das Erlassjahr. Und das ist der Hammer, ja. Es gab dann dieses Sabbatjahr alle 7 Jahre, ja. Ein Sabbatjahr, wo nicht geerntet werden durfte, ja. Es wurde alles brach liegen gelassen. Die Erde sollte sich erholen. Ein Ruhejahr, ne, damit die Erde wieder Kraft gewinnt, ja. Das wäre für unsere Landwirtschaft auch gut, ja. Der Boden ist so ausgebeutet, ja. Aber davon abgesehen jetzt nur, ja. Und das heißt es, 7 mal 7 Sabbatjahre, also 49 Jahre, und das Jahr drauf soll ein Erlassjahr sein. Ein Erlassjahr. Und in Lukas 4, Vers 18, ja, steht da am Ende von dieser, ich bin gesalbt, weil der Heilige Geist auf mir ist und so weiter. Ihr kennt das also. Und am Ende steht ein Jubeljahr oder ein Gnadenjahr. Und genau da, auch Jesaja 61 verweist auf dieses Erlassjahr. Und was bedeutet dieses Erlassjahr? Ist ganz spannend. Da wurden alle Schulden, ja, wenn du Schulden gemacht hattest, wurden auf Null gesetzt. Alles wurde auf Null gesetzt. Alles wie ein neuer Anfang, ja. Wie ein neuer Anfang. Alle Schulden wurden auf Null gesetzt, ja. Oder auch manchmal haben die sich damals, wenn sie nicht bezahlen konnten und kein Land hatten, ja, haben sie sich in die Sklaverei selber verkauft, ja. Und auch da, die Sklaverei war an dem Tag beendet. Also in dem Jahr wurde das aufgelöst, ja. Ja. Und auch die Äcker, die sie verpfändet haben, die mussten zurückgegeben werden an dem Jahr. Es ist total spannend. Ein komplettes Erlassjahr nach diesen 50 Jahren oder 50 Tagen hier. Könnt ihr diese Bildlichkeit, also Jesus spricht oder Gott oder der Vater redet immer durch Zeichen, ja, ganz oft durch Zeichen oder Symbolik, die ganze Zahlenwelt, ja, da liegt einfach Symbolik drauf, oder das heißt ja auch, das Alte Testament ist ein Schattenbild auf das Neue, ja, auf die ganzen Verheißungen auf Jesus. Genau, und das will ich euch in meinen Stunden so ein bisschen näher bringen, ja. Es ist ein Teil davon, diese ganze Zeitspanne, ja, von vor Ostern bis zum Kommen des Heiligen Geistes und natürlich dann durch die ganze Apostelgeschichte durch, wie der Heilige Geist die Leute zubereitet hat, gesandt hat, ausgesondert hat, ja, ihnen die Sachen schon gesagt hat. Das ist total spannend, ja, vom Heiligen Geist zu lernen. Und wir lernen von unseren Vorbildern, wir lernen von denen, die das auch getragen haben, von den Aposteln, von den ersten Jüngern. Und ich habe gedacht, das war mir so wichtig für heute, da nochmal die Folie raus, ja, und gehe zum Paulus, ja. Paulus, ja, was mir auch nicht so klar war, ich wusste schon immer, Paulus ist in Tarsus geboren, aber dass er schon im ersten Jahrzehnt ist er geboren in Tarsus. Manche sagen das Jahr 1, andere sagen das Jahr 7 bis 10 nach Christus ist er geboren. Da ist man nicht so ganz sicher, ja. Aber das ist auch gar nicht relevant. Aber was relevant ist oder was ich relevant fand, dass er aufgewachsen ist in Jerusalem. Ja, er ist nicht in Tarsus aufgewachsen, er ist in Jerusalem aufgewachsen. Ja, wahrscheinlich wurde Jesus ist vermutlich vor dem Jahr Null geboren worden und war dann im Tempel in der Zeit, als Jesus, also wo er gelehrt hat, wo die ganzen Pharisäer da waren, begeistert waren von seiner Lehre, ja, welche Kühnheit, welche Weisheit hat der junge Jesus, ne? Um die Zeit ungefähr ist Paulus geboren worden in Tarsus, ja, und dann ist er aufgewachsen in Jerusalem. Seine Eltern sind umgezogen nach Jerusalem. Er ist da groß geworden. Er ist in die Lehre gegangen, wie das damals üblich war, ja, in die Tora-Lehre. Die haben die Schriftstellen alles gesagt, gelernt, ja. Da steht, der Verweis in Philipper 3, Vers 5 und 6, beschnitten am achten Tag vom Geschlecht Israels, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, ein dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach dem Gesetz ist untadelig geworden. Also das war sein Stand, den er mitgebracht hat, wo er aber kurz Zeit später sagt, das ist mir nichts wert, ja, ja, das ist mir nichts wert, ja, für die Erkenntnis, dass ich Jesus am Kreuz erkannt habe, ja, das überstrahlt alles, sagt er dann, ja. Aber so hat er sich selber dargestellt, ja, und dann hat er noch in der Apostelgeschichte, ja, oder vielleicht noch was anderes, das habe ich heute beim Surfen entdeckt, irgendein Professor oder was weiß ich, der hat ein Buch geschrieben über Paulus und hat das LKA von Nordrhein-Westfalen gebeten anhand seiner Schilderung, wie Paulus war, vom Dumpel zu erstellen. Das fand ich ganz, ganz lustig, ja. So hat das LKA den Paulus, ja, ich fand es ganz witzig, ja. Die hohe Stirn, ja. Die hohe Stirn, ja. Genau. Also, so vom Bild her, einfach ein Intellektueller, ja. Ein Intellektueller, ein Gelehrter. Die herrschende Schicht der, ja, Pharisäer, ne, von seiner Lehre her, ja. Und da war da dieser Mann, der ab 25 in Jerusalem auch war und in dessen Schule er gegangen ist, das war dieser Gamaliel, ja. Ja, und das ist auch ganz interessant. Da sagt dann Apostelgeschichte 22, 3, wo ihn alle gewarnt haben, nach Jerusalem zurückzukehren, ja, wo, der eine Prophet, mir fällt gerade der Name nicht, Agabus, genau, der hat gesagt, der hat sich ja gebunden, hat so eine symbolische Zeichenhandlung gemacht und hat gesagt, so wirst du gebunden werden, wenn du nach Jerusalem gehst, ja. Und trotzdem hat Paulus gesagt, ich kann nicht anders, ich muss dahin gehen. Der Heilige Geist hat ihm gesagt, dass er in Gefangenschaft kommt und er hat selber trotzdem immer gesagt, ich muss nach Jerusalem. Und dort, wo angeklagt wurde, ich bin ein jüdischer Mann geboren. Oh, das ist die Rechtschreibkorrektur, ja. Das ist ganz ärgerlich bei dem Programm da. Aber ja, in Tarsus, ne, aber auferlegen in dieser Stadt, aufgewachsen in dieser Stadt. Das ist echt fürchterlich. Ich hätte es nochmal Korrektur lesen müssen. Zu den Füßen Gamaliel unterwies, nach der Strenge des Gesetzes war ich, wie ihr alle heute seid, ein Eiferer für Gott. Ein Eiferer für Gott. Ein Eiferer für Gott. Und das ist ganz interessant, wenn man diese Beschreibung des Gamaliel liest, was er für ein Mann war. Ja. Die Wortbedeutung ist, Gott hat belohnt oder Gott ist meine Vergeltung. Ja. Er wirkte von 25 bis 50 nach Christus in Jerusalem, war Pharisäer, Schriftgelehrter, Mitglied des Hohen Rates, hat eine gemäßigte theologische Ausbildung oder Auslegung, Ausrichtung gehabt, war überragend in Gelehrsamkeit, eine lautere Persönlichkeit, unpolitisch, ist auch interessant, kompromissbereit, ja gut, da bin ich mir nicht so ganz sicher, aber er war immer bemüht um Ausgleich. Ja, da gibt es ja diese Stelle, wo ich glaube, Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat erscheinen mussten, ja, und wo er sagt, wo sie aufgefordert wurden, die Lehre fallen zu zu lassen von Jesus, dem Auferstandenen. Ja, überlegt euch mal, der Auferstandene, das war das überhaupt, das konnten die nicht ertragen, dass eine Auferstehung aus den Toten stattgefunden hat. Ja. Und sie sollten nicht mehr lehren. Da hat Gamaliel den Rat gegeben, ja, wie es auch ist, entweder ist diese Lehre von Gott, ja, dann kann man nichts dran machen, oder sie ist nicht von Gott, dann geht's in, dann hört sie auf irgendwann oder versandet oder ja. Und so kannst du eigentlich immer sagen, wenn manchmal sind ja auch solche Strömungen, ja, ist das jetzt von Gott oder ist jenes von Gott, ja, oder ist dieses von Gott, ja. Wenn es von Gott ist, wird sich's durchsetzen, auf alle Fälle, weil Gott drauf ist, ja, weil der Heilige Geist drauf ist, ja, weil er die Menschen zieht, der Heilige Geist zieht die Menschen in seine Gemeinschaft, ja. Und wenn Gott nicht drauf ist, versandet es irgendwann, geht, löst sich auf oder wird ganz schräg, dass jeder weiß, meine Güte, was ist da los, ne? Ja. Gamaliel, ja, und meine Frage war so, wie der Paulus ist in seine Schule gegangen. Und wie kommt dieser Eifer zustande? Also ich meine, der war gemäßigt, der hat eine gute fundierte Ausrichtung gehabt, ja, und er war locker im Umgang, ja. Der war, wo die Anklage waren, die waren alle empört, und der Gamaliel war einfach locker im Hohen Rat. Ja, wenn es von Gott ist, dann setze ich es durch, und andernfalls setze ich es nicht durch. Es ist ganz spannend, die Persönlichkeiten, ja, woher, ja, es das heißt dann, ich gehe mal ein bisschen weiter, ja, zum Stephanus, das war ungefähr, ja, nach dem Jahr 33, ja, wenn man davon ausgeht weiter, die Anklage und Steinigung des Stephanus, ja, kam dann relativ schnell, und da ging die Verfolgung los, so richtig los. Vorher waren sie ja auch schon angeklagt und so weiter, aber da ging es so richtig los, und sie wurden zerstreut in alle Himmelsrichtungen, ja. Und das Evangelium wurde gleichzeitig mit ausgestreut, ja. Das ist ja das Geniale. Der Teufel macht irgendwas und Gott macht das Beste draus, ja. Er benutzt das, um einfach sein Reich zu bauen, ja. Er benutzt das, um sein Reich zu bauen. Das ist total genial, finde ich. Ja, ja, da können wir Gott danken, ja. Ja, wenn das nicht gewesen wäre, ja, die werden in ihren kleinen Club gemacht in Jerusalem und die paar in Jerusalem bekehrt. Das ist schön, wenn du so klüngelst, aber das Evangelium muss raus, ja, es muss raus, weißt du, das ist das Herz Gottes, dass jeder das erfährt, ja. Jesus hat ja gesagt, geht raus in diese Welt, ja, erst nach Jerusalem, dann nach Samaria, ja, und dann in die weite Welt, bis an die Enden der Erde, hast du es gehört, bis an die Enden der Erde, ja. Also, eigentlich kann man daraus sehen, der Teufel kann eigentlich nicht viel bewirken, nicht viel machen gegen den Plan Gottes, ja. Der hat ja auch quasi Jesus, wo er Jesus am Kreuz hatte, ja, ja, hat er ja gedacht, jetzt habe ich es geschafft, ja, ich habe es jetzt geschafft, hat der Teufel gedacht, wo Jesus angenagelt war und wo so alle gesagt haben, vorher, fort mit diesem, ja, gib uns lieber den Barnabas oder Basabas oder wie hieß, raus, diesen Mörder, ja, und Jesus muss ans Kreuz und angeschlagen werden, ja, hat der Teufel ja triumphiert, hat gesagt, jetzt habe ich sie alle, jetzt ist der Sohn Gottes auch, ja, der ist jetzt auch mit dran, ja, der ist auch, aber ich weiß gar nicht, wie der Teufel ausgesehen hat. Es wäre mir echt interessant zu gucken, wie er geguckt hat, als er gemerkt hat, dass dieser ganze Schuss nach hinten losgegangen ist. Das wäre echt mal interessant, ja. Sonst, ja, so Horrorfilme, ja, habe ich mich irgendwann von verabschiedet, weil dann kannst du irgendwann nicht mehr schlafen. Aber das Gesicht würde ich doch mal gerne sehen, ja. Das wäre, ja, ja. Ja, und übrigens, wenn der Teufel bei dir irgendwas macht in deinem Leben, ja, auftrumpft und buh macht, oh, nie, ja, denk immer da dran, ja, weil der Schuss geht immer nach hinten los. Der geht immer nach hinten los, ja. Manchmal dauert es eine Weile in deinen Umständen, aber Jesus setzt sich durch, der Heilige Geist setzt sich durch in deinem Leben. Ja? Bleib du offen für ihn, bleib du belehrbar für ihn, bleib du einfach korrigierbar für ihn, bleib du in seiner Gegenwart. Eigentlich kann dir gar nichts passieren, wenn du quasi wie ein Kind bist, was auf dem Vater vertraut, kann dir eigentlich nicht viel passieren. Ja, ja, ja, ja. Vielleicht kommt die Verfolgung, aber Jesus sagt ja, habt nicht Angst vor denen, die den Leib töten. Ne? Habt Angst vor denen, der die Seele raubt. Ja, ja. Also uns kann nichts mehr passieren. Wir haben es geschafft. Sag mal zu deinem Nachbarn, du hast es geschafft. Du hast aber sowas von geschafft. Sowas von geschafft. Ja, und dann ging die Verfolgung los. Dann ging die Verfolgung los. Ja. Kurz danach Verfolgung und Zerstreuung der Gemeinde. Saulus aber verwüstete die Gemeinde. Paulus, Saulus verwüstete die Gemeinde, indem er der Reihe nach in die Häuser ging. Ja, der ging quasi von Haus zu Haus, ja, und schleppte die ab, die an Jesus geglaubt haben. Ja, ja, ist der Hammer. Und was ich hier auch markiert ab, und er schleppte sowohl Männer als auch Frauen fort. Ich finde das total bemerkenswert, weil das ganze Alte Testament, es gab ein paar Frauen, die was gemacht haben im Reich Gottes, ja, und aber selbst bei, wo der Heilige Geist fiel, werden nur die Männer gezählt, die sich bekehrt haben, ja. Ja, bei der Bekehrung dann, ja, wo sich 3000 Christen, später dann nochmal 5000, nicht Christen haben sich ja nicht bekehrt, aber die Juden dann, ne, oder aus aller Welt, da wurden die Frauen auch noch nicht gezählt. Aber hier ist ganz spannend, ja, der Teufel weiß manchmal besser als wir, wer einfach gefährlich ist, ja. Und das war völlig klar, dass, also es ist einfach aufgehoben, ja, Mann und Frau, weißt du, es ist aufgehoben, ja, in Christus sind wir ein Sohn, ja. Deswegen, wenn du als Frau denkst, ich bin nur eine Frau, in Anführungszeichen, ja, der Teufel hält dich für höchst gefährlich, ja. Sag mal zu deiner Nachbarin, wenn das eine Frau ist, der Teufel hält dich für höchst gefährlich. Höchst gefährlich. Ja. Total spannend, ja. Da brauchst du nicht mehr zu gendern, da fällt da jeder Feminismus hinten runter, ja. Weil, ja, wenn Christus in uns ist, sind wir gefährlich. Sind wir einfach gefährlich für den Teufel. Apostelgeschichte 9. Paulus schnaubte, ja, er schnaubte, der war so richtig da voll davon, ja. Musst dir vorstellen, der war in der Schule des Gamaliel und der war ein Gemäßigter, ja. Und er schnaubte, was hat der aufgenommen, ja? Der Gamaliel war total intellektuell, der kannte sich in der Schrift aus, ja. Und Paulus war auch intellektuell, der wusste, was er gelernt hat, aber warum schnaubte der? Warum war der so eifrig, ja? Was ist da passiert? Das war ein junger Mann zu der Zeit, es bei der Steinigung des Stephanus hatte die Kleider bewacht und war damit einverstanden, quasi, dass der Stephanus gesteinigt wird. Ja, warum? Wie passiert das? Habe ich mich gefragt. Wie passiert das, dass jemand, ja, der das Gute will und was ich überzeugt bin, Paulus wollte für Gott das Gute. Er konnte es nicht ertragen, dass da hier plötzlich Gottes Sohn auftaucht, weil Gott war die oberste Hierarchie, ja, da gibt's keinen Sohn, ja, in seinem Bild gab's da keinen Sohn. Es war klar, irgendwann kommt der Messias, aber dass das der Sohn Gottes ist, ja, das hat überhaupt nicht in seine Lehre gepasst, in seine Wertvorstellung, Pharisäer von Pharisäern, ja. Der hat eine klar strukturierte Lehre, ja, wie es in manchen Schulen auch ist, klar strukturiert, und da darf nichts anderes reinkommen, ja, nichts anderes reinkommen. Aber der Heilige Geist steht da drüber, ja, er steht darüber. Und es ist ganz, ich habe mich so ein bisschen einfach mit den Motiven beschäftigt oder wie das sein könnte, ja. Ja, vielleicht auch erstmal noch ein Hinweis, der mir heute so ein bisschen aufgegangen ist, diese Namensgebung Saulus, Paulus, den Namen Paulus hatte von Anfang an, das war sein Zweitname, ja. Aber er hat dann ab irgendeinem Kapitel in der Apostelgeschichte hat er nur noch Paulus verwendet, ja. Und dann da gab es ja auch Saul und David. Das kam ja mit einmal, ja. Und Saul, das heißt der, was heißt Saul nochmal? Der Erbetene, begehrt, ja, so in der Übersetzung. Ja, David heißt der Liebling, ja. Und die waren ja auch, also Saulus hatte erst den, oder Saul hatte erst den Thron, ja. Und David war aber schon gesalbt zum König und Saul hat das gemerkt und ist gegen den David gegangen, ja, gegen ihn, er hat ihn verfolgt, ja. Und später, wo dieses Damaskus-Erlebnis war, sagt Jesus zu ihm: Warum verfolgst du mich, Paulus oder Saulus, ja, warum verfolgst du mich, ne? Und David wurde auch verfolgt von Saul. Ich fand es ganz spannend, ja, weil Jesus ist ja ein direkter Nachfahre von David, ja, ja, dass hier derselbe Geist gegen den Geist Gottes geht, derselbe Geist, der gewirkt hat im Saul, und das heißt an manchen Stellen, der Wahnsinn hat ihn übernommen oder dieser Jähzorn oder so, an vielen Stellen, wo er dann immer komischer wurde, der Saul, der König Saul damals, und er ist auch gegen den Liebling Gottes damals schon vorgegangen, wie der Saulus quasi hat dieses Erbteil empfangen mit dieser Lehre, weil die einfach, ich weiß nicht wie auch immer, aber dieser Geist, der das Teufels geht immer gegen den Geist Gottes vor, ja. Das hieß es ganz deutlich, ja. Und diese Transformation des Saulus zum Paulus erfolgt analog vom großen, schönen Saul zum kleinen, geringen David einfach. Ich weiß nicht recht, das ist einfach so, diese Parallelen zu sehen, ja. Bei Saul heißt es, er war der schönste Mann im Volk, der schönste und überragte alle um einen Kopf, ja. Ja, und dieses Bild, ja, und ich glaube, dieses Denken war in den Pharisäern auch so ein bisschen drin. Wir haben, ich sag mal jetzt so, die Weisheit Gottes mit den Löffeln gefressen oder ich weiß nicht, wie irgendwie so ein Stolz, wir wissen alles über Gott. Uns muss doch keiner was sagen, wie Gott funktioniert, wie es mit Gott funktioniert, ja. Dieser Hochmut, ich brauche mir von jemand anderes nicht sagen zu lassen. Wir haben das studiert von Kindheit an und wir wissen alles, ja. Und dann ist manchmal, kommt dann dieser Eifer einfach zustande. Ich habe das auch schon bei mir manchmal entdeckt, so ein Eifer, das ist aber... Eifer kann man nicht verwechseln mit dem eifrig sein für Gott oder ich möchte mal lieber sagen, dieses Feuer für Gott, ja, das ist eigentlich der Unterschied, ja, Eifer oder Feuer für Gott. Hast du Eifer für Gott, ja? Bist du eifersüchtig? Also ich habe da mal ein bisschen studiert über Eifer, ja, das Eifer hat auch mit Ehrgeiz, Ambitionen zu tun, ja, auch so ein Strebertum, ja, das ist einfach... Das bedeutet eigentlich, das ist für mich, ja. Ich habe mir es erarbeitet, ja. Ich habe mir jetzt die ganzen Bibelstellen aufgeschlüsselt. Ich habe jetzt erkannt, ich habe die Erkenntnis Gottes jetzt wirklich bekommen. Ich habe es jetzt bekommen, ja. Und jetzt hört man, was von mir ausgeht, ja. Was von mir rausgeht jetzt, das ist doch wirklich, da müsst ihr völlig überzeugt sein. Das ist Gott pur, was hier rauskommt, weißt du, so dieser Geist, ja, wo jeder... Auch, ich weiß nicht, wer hat den Streber leiten können in der Schule, also die waren immer unten durch, ja, und manchmal haben sie es so getan, als ob sie dümmer wären, die Streber ist vielleicht auch nicht gerade das Gute, ne? Dass sie nicht so auffallen, ne? Aber dieses anhand von Wissen, anhand von ja, da, ich glaube, der Karl Marx hat es gesagt, Wissen ist Macht oder so, ja, oder irgendwer, oder keine Ahnung, ja. Jetzt weiß ich, ne? Und jetzt kann ich Leute führen, jetzt kann ich Leute leiden, ja, und erholt sich dann vom Hohen Rat die Legitimation, gegen die Christen, ja, gegen die Christen vorzugehen, er holt sich die Papiere, ja, weil er ist ja Saulus, der Paulus, der alles erkannt hat, ja, und er musste einfach, Pastor hat schon gesagt, er musste einfach von seinem hohen Ross runter, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob er auf dem Pferd geritten ist, vielleicht war es auf dem Kamel, ich habe es nirgendwo gelesen mit dem Pferd, aber wahrscheinlich ist er auf dem Pferd geritten. Er musste von diesem hohen Ross runter, weißt du, und wenn du dich bekehrst, ja, also es geht, ich weiß nicht, wem es nicht so geht, aber mir ging es auf alle Fälle so, du musst vom hohen Ross runter, ja, du musst vom hohen Ross runter, und so wie ich es festgestellt habe, ist das nicht nur einmal, das passiert immer wieder mal musst du vom hohen Ross runterkommen, ja, und bis Gott mit dir was anfangen kann, ja. Solange du selber auf dem Ross sitzt, kann Gott mit dir überhaupt nichts anfangen, ja. Er findet dich zwar cool und was auch immer, und er ist für dich ans Kreuz gegangen und er liebt dich, aber er kann absolut überhaupt nichts mit dir anfangen. Weil du die Zügel in der Hand hast, ja. Weil du ganz hoch sitzt, weil du erhaben bist über allen, ja. Warum wird es jetzt so leise? Ich finde es eigentlich gute Botschaft. Ich finde es gute Botschaft, ja. Ach, nochmal zu dem Eifer zurück, ja. Luther hat gesagt, Ehrgeiz ist eine Mutter aller Ketzerei oder aller Irrlehre, ja, oder aller Häresie, ja. Und wenn das mal so betrachtest, ja, wenn du schon Irrlehren kennengelernt hast, es ist immer sehr viel Ehrgeiz dabei, sehr viel. Ich hab's erkannt von Gott, ja, ich hab's erkannt von Gott, ja, und das ist ein bisschen gefährlich, ja, ja, und Luther hat auch gesagt, das ist die zentrale Ursache der Ehrgeiz, allen Unglücks und allen Unfriedens auf der Welt, und das, wenn du so guckst in die Nachrichten, ist ganz häufig die Wurzel Ehrgeiz, ja, ich hab das wichtigste Land, ja, und keine Ahnung, und alle anderen müssen mich anbeten oder unterordnen oder wie auch immer. Fand ich noch interessant, dieser Philosoph Max Scheler, was sagt er da? Angetrieben wird der Streber von einem zum Ressentiment oder Feindseligkeit verfestigten Neid und einem zum Habitus, also der Umgangsform gewordenen Wetteifer, ja. Er hat es einfach genommen, ja. Und das ist wie so ein Neid. Alle müssen jetzt die Erkenntnis, die ich habe, aufnehmen, ja. Alle müssen jetzt das machen, was ich tue, ja. Und das wird, mit so Leuten kannst du unter Umständen gar nicht mehr richtig reden. Du weißt, du hast gar keine Basis mehr. Das wird echt schwierig, ja. Dieses Eifertum, ja. Wenn es von Gott losgelöst ist, ja. Es gibt diesen Eifer von Gott, ja, wo ich lieber sage, das Feuer Gottes, ja, was uns treibt. Und das ist gut. Und das heißt ja auch, Gott ist eifersüchtig, ja, eifersüchtig, aber das ist auch so dieses Feuer der Liebe, ist, glaube ich, vielleicht besser in der Übersetzung, wenn man so sagt, dieses Feuer der Liebe, was für uns brennt, ja, Eifersucht empfinde ich als was Negatives, ja, und im 1. Korinther 13 heißt ja über im Hohenlied der Liebe, die Liebe eifert nicht, ja, die Liebe eifert nicht. Die Liebe brennt, ja, und brennen bedeutet im Gegensatz zum Eifer, was für sich selber brennen bedeutet, immer, es braucht immer Nahrung, weißt du, und wenn du brennst für was, brennt bei dir auch immer was weg, ja, vielleicht eine Sicherung durch oder vielleicht das alte Fleisch, ja, muss geopfert werden, das alte, wenn du für Gott brennst, ja, geht das Alte irgendwann in Flammen auf, ja. Das bleibt nicht über. Wir werden geläutert durch das Feuer, ja. Wie durch Feuer, ja. Und alles, was Holz, Stroh, also das alte Fleisch ist, geht einfach in Rauch auf, ja. Sein Wohlgeruch vor dem Herrn, wenn dein Fleisch im Rauch aufgeht, das ist echt gut, das ist echt gut. Beim Paulus war das so, ja. Gehen wir mal weiter zur Bekehrung von Paulus. Wenn er es noch will, ja, er will es. Also, das Damaskus-Erlebnis, ja, Apostelgeschichte 9. Als er aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte und plötzlich, also voller Eifer für den Herrn, der hatte gerade die Briefe in der Tasche, um die Gemeinden auch in Damaskus, ja, die Christen in Damaskus einfach gefangen gefangen zu nehmen, ja, die Leute, ja. Und plötzlich umstrahlte dein Licht aus dem Himmel und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ja, da habt ihr wieder die Verfolgung. Ja, der eine Geist, der böse Geist verfolgt Jesus. Er aber sprach: Wer bist du, Herr? Jesus aber sagte: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber das war auch schon alles. Ja, dann sagt er: Doch, doch, steh auf. Ja, das, da erkennst du immer, das ist nicht Gott, das ist nicht dieser Zeitgefänger und dieses Strafe-Ding, sondern ich bin Jesus, den du folgst. Und der nächste Satz, gleich im nächsten Satz, das hat mich so beeindruckt. Doch, steh auf und geh in die Stadt und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm des Weges zogen, standen sprachlos, da sie wohl die Stimme hörten, aber niemand sahen. Sie haben das gehört, auch wenn du dir vorstellst, ich bin jetzt Paulus und ich weiß alles und ich bin auf dem hohen Ross, ja. Und plötzlich falle ich im Dreck und alle hören, was Gott zu mir sagt: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Also da wurde der Stolz gefangen genommen, sage ich mal jetzt, unter den Gehorsam Christi. Da wurde der Stolz einfach gefangen genommen unter den Gehorsam Christi. Ja, der musste sich beugen, der Stolz. Ja, der musste sich beugen. Als sich aber seine Augen öffneten, sah er nichts und sie leiteten ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Da kam Buße, ja, da kam, er wollte ja das Gute, er hat immer gedacht, er dient Gott, indem er die Christen gefangen nimmt und die Christen einsperrt, aber da kam die Buße, ja, ich verfolge Jesus, der sich mir offenbart. Es ist auch spannend, nicht, dass der Vater sagt, sondern Jesus sagt das zu ihm, auch nicht der Heilige Geist, sondern Jesus, weil das für ihn keinen Raum hat in seinem Denken. Ein Sohn Gottes, ja, für ihn gab es nur, ja, Jahwe, ne, Jahwe der Herr, ja. Und Jesus sagt zu ihm: Ich bin es, ja, mit dieser Lichterscheinung. Er fällt vom Pferd, er fällt vom Mond raus in den Dreck. Warum verfolgst du mich, Saul? Warum verfolgst du mich, ja? Und er musste weggeführt werden, wie quasi an der Hand geführt, wie ein kleines Kind, ja. Eben hatte noch die ganze Schose unter Kontrolle gehabt. Diese ganze Karawane hat er dirigiert. Ja. Jetzt gehen wir nach Damaskus und räumen dort auf, ja. Und dann musste er an der Hand geführt werden, ja. War blind, war gedemütigt auch, ja, ein Stück weit, ja, aber es war gut, weil Gott hat gleich den Weg zum Neuanfang bereitet. Nun steh aber auf und geh in die Stadt und man wird dir sagen, was du tun sollst. Ja, da war gleich, weißt du, das ist immer, wenn Gott dich korrigiert, ist auch immer gleich ein Weg da, ein Weg, der dich wieder auf die Spur bringt, der dich wieder sicher macht, der dich auf seine Kufen führt oder in seine Bahn führt, in seine Weg führt, ja. Das ist Gott, da erkennst du Gott, ja. Ja, auch wenn du korrigiert wirst und Korrektur ist eine gute Sache, ja. Ja, und das brauchen wir alle ab und zu von Zeit zu Zeit, vom Hohen Ross runter. Und dann kommt der Heilige Geist umso mehr in dein Leben. Ja, der Heilige Geist kann dann plötzlich mit dir was anfangen. Ja, wenn du dich orientierst, wenn du so denkst, Herr, ich weiß es nicht, ich lege es hin, ich höre auf dich, ich suche dieses innere Zeugnis, ich suche dein Wort in meinen Leidern, ja, ich suche dich einfach, ich will dich erfassen, Herr, ich will dich erfassen, ich will dir nachfolgen, ich will brennen für dich. Und das ist nicht mehr, weißt du, dieser Eifer ging in der Zeit wirklich raus, ja. Und das war nicht nur diese 3 Tage, es waren dann wirklich einige Jahre, die Paulus weg vom Fenster war, muss man so sagen, wo du nichts von ihm hörst, ja, wo er zubereitet wurde von ich glaube 14 Jahre, zubereitet wurde von Gott, ja, und ich würde mal sagen, geschmeidig gemacht wurde für Gott, weißt du, musst du geschmeidig gemacht werden, das heißt nicht lommelig, Einfach geschmeidig, einfach, kannst du den Unterschied sehen, lommelig ist so, ja, hin und her. Geschmeidig ist so einfach führbar durch die Kraft des Geistes, durch sein Wort, ja, führbar, immer auf seinen Kanal eingepegelt, immer auf seiner Funkfrequenz drauf, immer drauf und auch, ja, ich weiß nicht, es ist irgendwie eine ganz tolle Sache, geführt zu werden vom Heiligen Geist, ja, und in Demut zu gehen, ist es, ich weiß es bei mir, wenn Stolz konfrontiert wurde, es tut erst weh, aber danach ist es eigentlich nur gut. Es ist nur gut, es ist wie eine Befreiung. Ja. Du ärgerst dich vielleicht, dass es, oh, warum habe ich das nicht vorher schon gesehen? Du ärgerst dich, aber es ist wie eine Befreiung. Plötzlich kannst du weitergehen, ja. Das ist bei Gott immer so, und da gehst du weiter, ja, da gibt es keine Anklage, da gibt es keine Verdammnis. Verdammnis kommt nur vom Verkläger der Brüder, vom Teufel. Ja, bei Gott gibt es immer einen Weg, ja, einen Weg drüber hinaus, ja. Und das ist die Liebe, weißt du, Gott brennt vor Liebe für uns und wir brennen auch immer mehr für Liebe. Je mehr wir Gott erkennen, je mehr wir erfassen, was sein Werk bedeutet, brennen wir immer mehr vor Liebe für ihn. Und das ist eine gute Sache. Das ist eine gute Sache. Und wir wollen nichts anderes, oder? Amen. Preis den Herrn, wir wollen nichts anderes. Amen. Streck nochmal deine Hände aus zum Schluss, wirklich in diesen Raum des Geistes. Danke, Herr, für deine Fülle, Herr, die auf uns ist, Herr. Danke für deinen Geist, Herr, der in uns am Wirken ist, Herr. Danke, Herr, wirklich für die Liebe, Herr, die uns führt und leitet, dass wir tiefer und tiefer wirklich erkennen, die Breite, die Höhe, die Tiefe und die Weite deiner Liebe, Herr, in unserem Leben. Und wir wollen wirklich da rein eintauchen, wir wollen darin versinken, weißt du, wirklich versinken in seiner Liebe. Halleluja. Oh, weißt du, da findet die Übernahme durch den Geist Gottes statt, wenn du versinkst in seiner Liebe. Lass dich einfach nochmal zum Schluss, lass dich so richtig, wirklich ganz bewusst, lass dich nochmal versinken, wirklich in seiner Liebe. Du versinkst alles in seiner Liebe, was nicht zu ihm gehört, und du versinkst in seiner Liebe. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke für dein Wirken in unserem Leben, Herr. Danke, Herr, für die Räume der Herrlichkeit, in die du uns führst, Herr. Danke, Herr, für deine Leitung und deine Führung, Heiliger Geist. Wir preisen dich, Herr. Danke, Vater. Ein prophetisches Volk, Herr. In Jesu Namen. Halleluja. Amen. Amen und Amen. Halleluja. Preist den Herrn, ihr Lieben. Halleluja. Preist den Herrn. Ich habe noch ein Zeugnis letzte Woche hatten wir ja keine Schule, aber von der Woche davor hatten wir Schule, und da war es so, dass eben, wir hatten ja prophetische Worte weitergegeben während der Schule, und jetzt pass auf, wo habe ich es jetzt? Shabakanda. Ah, hier. Genau, da schreibt Nadja, da haben wir prophetische Worte weitergegeben am Anfang. Ne? Und Nadja aus Landau schreibt, sie hatte am Donnerstag einen äußerst anstrengenden Tag mit vielen Terminen, war stundenlang auf den Beinen, und am Abend schmerzte einer meiner Füße sehr. Micha bekam während der Bibelschule einen Eindruck, dass ein schmerzendes Sprunggelenk Heilung bräuchte. Ich nahm das Gebet von Micha im Glauben für mich, und sogleich waren die Schmerzen an meinem Fuß vollkommen verschwunden. Halleluja. Amen. Das ist die Kraft von prophetischen Worten. Halleluja. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja. Preist den Herrn. Wir haben noch weitere Zeugnisse, auch was Gott tut. Zum Beispiel hier vom letzten Samstag haben wir ein Zeugnis von einer Frau, die sagt, ich habe das Wunder der Beinverkürzung erhalten am Samstag. Beinverkürzung, ja, ist interessant. Beinverkürzung erhalten am Samstagnachmittag. Und zwar war sie im Livestream dabei, als wir hier, ihr erinnert euch, hier vorne haben wir die 10 Leute gehabt oder wie viel auch immer es waren mit der Beinsache. Und sie hat sich ganz brav, schreibt sie, ich habe mich ganz brav auf einen Stuhl gesetzt zu Hause am Livestream, wie die anderen auch vor Ort. Sobald sie anfingen, für die Beinverlängerung zu beten, wurde mein linkes Bein um 5 Millimeter kürzer, so wie ich es mir gewünscht hatte, als ich meine Beine in die Luft hielt mit meinen Händen. Ich spürte es schrumpfen. Jetzt fühle ich mich echt wohl mit der Hüfte, die eingemittet ist. Das ist ein richtig schönes Gefühl. Danke, Jesus, ich gebe dir alle Ehre. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Ja, ich hatte ja gesagt, entweder Verkürzung oder Verlängerung, wie du willst. Ja. Jeder so, wie er will. Preist den Herrn. Amen. Halleluja. Vor circa 3 Monaten, es war auch am Samstag, vor circa 3 Monaten stürzte ich beim Putzen von einem Hocker in der Badewanne und fiel rückwärts auf den Rand der Badewanne. Dabei zog ich mir eine starke Prellung am unteren Rücken zu. Davon hatte ich immer noch Schmerzen. Nach dem Gebet eines Bruders, der neben mir saß, wurde der Schmerz deutlich besser. 2 Tage später war der Schmerz vollständig weg. Preist den Herrn. Halleluja. Das war bei der Aktivierung am Samstag. Danke, Jesus. Ja, es ist, weißt du, es ist immer wichtig, wir müssen uns aus der Komfortzone rausbewegen. Ja, beim Prophezeien, beim Wunderwirken. Halleluja. Das ist eine der wichtigsten Dinge, die wir hier in der Glory Life Schule wollen. Wir wollen dich aus deiner Komfortzone rausheben. Amen. Nicht nur hier während des Abends, sondern auch in deinem Alltag, ja, dass du wirklich sagst, okay, dann bete ich jetzt mal für den Kranken und schau, was hier passiert. Oder ich gebe einfach diesen Gedanken Gottes weiter, den ich habe, vielleicht für meinen Arbeitskollegen. Ja. Du musst ja nicht so sagen, so spricht der Herr, haben wir ja heute gehört. Ja, sondern du kannst einfach sagen, ich habe einfach so innerlich so einen Gedanken gespürt, ich bin Christ und ich habe einfach innerlich so gespürt, wie so ein Gedanken von Gott für sie und der geht so. Ja. Ich glaube nicht, dass irgendjemand, also es sei denn, du sagst irgendwelche blöden Sachen, ne? Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand deswegen auf dich sauer ist hinterher, normalerweise. Amen. Also lass dich aus deiner Komfortzone heben, auch in deinem Alltag. Komm, dreh dich nochmal zu deinem Nachbarn, bevor wir eine Sammlung einnehmen. Dreh zu deinem Nachbarn und sag einfach, der Heilige Geist lebt in dir. Die Herrlichkeit Gottes ist auf dir. Du bist befähigt, prophetisch unterwegs zu sein. In den Räumen der Herrlichkeit. Und wo du hinkommst, möchte Gott durch dich wirken. Übernatürlich. Er möchte die Kranken gesund machen. Er möchte Worte vom Herzen Gottes weitergeben. Und du lässt dich herausheben aus der Komfortzone. Hier ist die Erlaubnis. Sei stark und mutig. Erschrick nicht und fürchte dich nicht. Mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn, ihr Lieben. Halleluja. Jetzt dürft ihr noch den Heiligen Geist fragen, was ihr geben sollt. Und dann einfach geben wir hier die Eimer durch und du tust einfach, was er dir gezeigt hat, per Verpflichtungserklärung oder in Bar. Du weißt ja, wie das läuft. Wenn du über Livestream zuschaust, da sind die Infos eingeblendet für dich. Halleluja. Ja, da fällt eine Verpflichtungserklärung bei uns. Ja, okay, genau. Wenn du über Livestream zuschaust, du kannst per Überweisung geben, per PayPal oder per Kreditkarte. Tu einfach das, was er dir zeigt heute Abend. Und wir geben hier vor Ort die Eimer durch und du lässt dich führen vom Heiligen Geist, weil du bist ja aktiviert, seine Stimme zu hören. Also das Erste, was er dir zeigt, das nimmst du und das tust du einfach. Ja, so einfach ist es. So hören wir seine Stimme. Halleluja. Super. Okay, also gebt durch die Eimer und dann wollen wir geben. Halleluja. Sehr schön. Gut, die Ansagen für die kommende Woche kriegst du jetzt gleich vom Tobi. Der gibt dir noch weiter, was wichtig ist für die kommende Zeit. Nächsten Donnerstag, wie gesagt, werden wir weitermachen, auch mit der Aktivierung des Prophetischen. Und außerdem wird Irina nächsten Donnerstag uns, Halleluja, ebenfalls aktivieren, oder? Auch mit Aktivierung, genau. Also seid möglichst live dabei, wenn ihr es irgendwie möglich machen könnt. Und natürlich gibt es auch Livestream. Also an dieser Stelle, genau, herzliche Einladung.